Meine sehr verehrten Damen und Herren, was mag es selbstverständlicheres und zugleich aber auch ein pikanteres Unternehmen geben, als an dieser Stelle über die Freiheit zu sprechen? Thema und Veranstalter mahnen ja gleich im Namen auf dieses Wort, das nicht selten im Munde geführt wird und das also jenem Schicksal unterliegt, das fast auf allem Vielgesprochenen lastet. Nämlich, es gerät nicht selten zur Worthülse, zum sprachlichen Alibi, das vom Nichtstun ablenken soll. Also hier über die Freiheit zu sprechen im historischen und politischen Rahmen, das mag dem Zuhörer so erscheinen wie jene berühmten Eulen, die nach Athen getragen wurden. Warum also pikant? Das zu beantworten stünde all jenen an, die nicht allein im eigenen Auftrag hier sitzen, nicht weil es sie drängt, offene Worte oder gar neue Gedanken zu hören, nicht weil sie etwas verändern oder einfach nur ihren Horizont erweitern wollen, sondern nur die Informationsbasis all jener, die in einem allerdings missverstandenen politischen Wählerauftrag die Bevölkerung bespitzeln. Alle V-Männer, Schlapphüte und politischen Denunzianten sollten sich in den nächsten knappen 60 Minuten die Ohren besonders spitzen und alles Gehörte möglichst originalgetreu bei ihrem Amt für Staatssicherheit abgeben. Ja. Ja, auch die boshafte historische Parallele, bei der es dann in einem der nächsten verfassungshohen Berichte heißen wird, ich zitiere, der Verleger Gerd Suthold arbeitet subversiv gegen die Grundlagen der Verfassung, weil er den hiesigen Rechtsstaat mit höhnischen historischen Vergleichen unterminiert. Er setzt in infamer Weise den bundesrepublikanischen Rechtsstaat mit dem Unrechtsstaat der DDR gleich. Meine Damen und Herren, dieses fiktive Zitat oder auf Neuhochdeutsch dieses virtuelle Zitat sollte näher betrachtet werden. Ich hätte mich gewiss noch vor einigen Jahren sehr gefreut, wenn ein Sozialdemokrat die DDR als Unrechtsstaat bezeichnet hätte. Aber diese immer wieder hervorgebrachte, geistig schwachbrüstige Argumentation zeugt von einem merkwürdigen Freiheitsverständnis. Ganz abgesehen davon, dass ein Kanzler, der für noch nicht einmal zwei Dezennien die zentrale Erfassungsstelle für Verbrechen in der DDR in Salzgitter schließen wollte, weil die Festschreibung der eklatanten Menschenrechtsverletzungen die sozialdemokratischen Ergebenheitsadressen an die SED konterkariert hätten. Abgesehen davon, dass Christdemokraten noch 1987 den Pankower Massenverbrecher Honecker den roten Teppich ausrollen ließen, abgesehen von all diesen historischen Merkwürdigkeiten, möge man sich in Berlin oder in München den hochdotierten, von unseren Steuergeldern bezahlten Verfassungsschutzämtern einmal klarmachen, dass zu einem freiheitlichen Rechtsstaat auch der Spott gehört. Und kein historischer Vergleich kann von einer Gesinnungszensur verboten werden. Im Übrigen ist es schon makaber, dass man zwar ständig und laut gegen die Geheimdienste autoritärer Staaten zu Felde zieht, im eigenen Land jedoch ein mindestens ebenso ausgeklügeltes System an Gesinnungsschnüfflern, Abhörern und Lauscherern installiert hat. Mit dem Wesen einer freiheitlich und demokratisch verfassten Grundordnung ist dies nach meinem Verständnis nicht zu vereinbaren. Aber stellen Sie sich doch bitte einmal vor, wir nationalgesonnenen Menschen wären derart mimosenhaft wie die Politiker auf ihrem Berliner Parlaments-Olymp. Wir müssten uns in unserer publizistischen und politischen Arbeit Jahr aus, Jahr ein verleumden und zumindest zu geistigen Schwerstverbrechern stempeln lassen. Uns wird eine Dumpfheit angedichtet, die nicht nur abwertend, sondern geradezu beleidigend ist. Da wird es doch möglich sein, ein die politische Opposition erstickendes System mit jenen vergleichen zu können, die dies planmäßig und nur allzu auffällig getan haben. Der Unterschied zwischen Milke und Schily. Natürlich ist Schily viel weniger frivol. Er schüchtert nicht mit blanker Gewalt ein, nicht mit Gefängnis und Folter. Aber es genügt für den normalen Publizisten auch schon, mit Verlaub, dass er nicht arbeiten kann. Es genügt den normalen Verleger auch, dass er strampeln kann, wie er will. Er wird vom politischen Diskurs ausgeschlossen. Er wird nicht verkauft, er wird nicht angeboten, er wird mit seinen Arbeiten bekämpft, indiziert oder gar verboten. Das genügt. Es sieht im freiheitlichsten Rechtsstaat der deutschen Geschichte nicht so spektakulär aus wie in den Folterkammern der Kommunisten, aber es ist viel effektiver. Neuestes Beispiel: Vorgestern erreichte mich der Antrag des Bundesministeriums für Familie, Gesundheit und Soziales, dass das vor wenigen Monaten bei uns erschienene Buch mit dem wirklich provozierenden Titel Freiheit, Freiheit über alles in den nächsten 10 Tagen indiziert und verboten werden soll. Meine Damen und Herren, Sie merken, schon sind wir mitten im Thema. Die Freiheit ist ein arg gebeutelter Begriff. Und gerade weil er vielleicht so inflationär gebraucht wird, ist er so bedeutungslos geworden. Visa, die Freiheit nehme ich mir. Was drückt diese kleine griffige Werbeformel nicht auf einfache und gleichzeitig brutale Weise aus? Mit welchem Missverständnis der Begriff Freiheit in unseren Tagen behaftet ist? Visa, die Freiheit nehme ich mir. Da steckt alles drin, worum es heute geht, wenn man an den Begriff Freiheit denkt. Ums Geld geht es natürlich in erster, zweiter und dritter Linie. Freiheit bedeutet nach den Dogmen des 19. Jahrhunderts, als die industrielle Revolution und der wirtschaftliche Liberalismus das Wesen der Kultur in Europa zu bestimmen begannen, Money makes the world go round. Aber meine Damen und Herren, nicht nur die Welt dreht sich um Geld, auch hier bei uns geht ohne Geld nichts. Freiheit hat ihren Preis. Gestern hat unser verehrter und lieber Schatzmeister Ihnen die Bilanz für das Jahr 2002 vorgetragen. Und ich meine, wir stehen hier alle in der Pflicht. Deshalb werden jetzt einige Sektkübel oder Schalen durch die Reihen wandern. Je weniger es klingelt, meine Damen und Herren, desto weniger wird mein Vortrag gestört. Und je mehr es rascheln wird, umso wirkungsvoller kann die GfP jetzt und künftig für Sie und für uns alle arbeiten. Meine Damen und Herren, bei den Formulierungen Money makes the world go round, bei derlei griffigen Weisheiten hätten unsere Ururgroßväter noch das kalte Grausen bekommen. Heute hingegen ist der Schwachsinn, Glaubensbekenntnis und Lebenswirklichkeit noch dazu. Wer sich nicht daran hält, wird abgeschossen in dem System, in dem die Freiheit nur eine für solche ist, die die ganz große Wirtschaft betreiben. Da ist die Freiheit natürlich immer nur sehr einseitig und das Angebot der FDP, etwa den Arbeitsmarkt zu liberalisieren, wirkt schon fast wie eine Drohung. Der Arbeitnehmer hat die Freiheit, flexibel zu sein. Wenn einer heute dort bleibt, wo er aufgewachsen ist, wo er seine Wurzeln hat, dann gilt das schon fast als eine Beleidigung. Wer wirklich etwas auf sich hält, ist heimatlos. Der kann immer und überall. Bindungen stören nur in einem System, was da ganz frei sein soll. Und deshalb ist unsere Gesellschaft auch nur eine Gesellschaft der Jungen geworden. Natürlich, je jünger man ist, umso flexibler. Wer wüsste das denn nicht? Um das Recht der Älteren Wurzeln zu fassen, Abstand zu gewinnen vom hektischen Getriebe einer ahasverischen Zeit. Das wird bestraft. Ab 50 ist man doch bei den Arbeitsvermittlern nur noch ein müdes Lächeln wert. Hier muss offensichtlich mit dem Begriff Freiheit irgendetwas schiefgelaufen sein. Freiheit, das kann nichts Einseitiges sein. Freiheit muss etwas auf die Menschen Bezogenes sein. Wo die Freiheit des Geldes mehr wert ist als die Freiheit eines menschlichen Seins, da ist ein Grad der Vergaunerung erreicht, bei dem man nun wirklich nicht mehr ernsthaft von einer freien Gesellschaft sprechen kann. Freiheit in unserer Gesellschaft ist vorgegaukelt, wie man heute sagen würde, virtuell. Sie besteht nicht wirklich. Jeder Konsument meint, frei entscheiden zu können. Jeder Wähler wähnt sich frei in seiner politischen Entscheidung. Und doch ist alles geistige Leben von einer Gleichschaltung gelähmt, die Meister Goebbels wohl nicht in den kühnsten Träumen für möglich gehalten hätte. Schon wieder ein so unbotmäßiger historischer Vergleich. Und doch, es ist ganz genau so. Moderne Medienforscher wie Neil Postman haben längst die manipulierende Wirkung von Medien und Werbung herausgefunden. Sie beschrieben uns bis ins Letzte dieses und haben es analysiert. Wie kann man sich politisch frei wähnen, wenn Gedanken wie die hier vorgetragenen praktisch in der Medienwelt nicht stattfinden können? Da brauchen wir gar nicht in Selbstvorwürfe zu verfallen, dass eine rechte Partei mal wieder im Nullkomma-Bereich liegt. Ganz egal, ob eine oder mehrere Formationen, die da antreten, solange die Information nicht zu den Menschen hintransportiert wird, hilft alles Gute, Hoffen und kluge Reden gar nichts. Aber frei ist eine solche Gesellschaft eben dann letztendlich doch nicht. Kaufverhalten, Lebensmuster, sie alle werden tagtäglich eininfiltriert. Die Moderne braucht keine Kleiderordnung mehr, die Moderne braucht keine gleichmachenden Massenaufmarsch, weil im Chaos der angeblichen Freiheit eine Uniformität entstanden ist, meine Damen und Herren, die schon einigermaßen beeindruckend ist. Beeindruckend ist wohl, wie ich finde, das richtige Wort. Nichts wäre schlimmer als solch ein Phänomen weinerlich zu beklagen. Nein, es ist beeindruckend und absolut faszinierend. Und doch muss es bekämpft werden. Und doch müssen die Menschen mit der Nase auf dieses Phänomen gestoßen werden, bis sie Widerwillen, Abscheu entwickeln, bis sie Widerstand leisten. Frei sein, unbehelligt kann man lediglich sein, wenn es darum geht, sogenannte Tabus zu brechen. Noch ekliger, noch perverser, noch dreister, da ist alles drin. Da sind wir wirklich frei. Aber sagen Sie mal, Sie wollten eine andere Wirtschaftsordnung haben oder eine andere Weltordnung. Sagen Sie mal, Sie hingen Ideale nach, die von Ehre und Treue geprägt sind. Da kann man sich schon eher als Drogendealer betätigen. All das ist bestimmt nicht freiheitlich, oder ist es? Wenn es denn freiheitlich sein sollte, warum können wir nicht öffentlich diskutieren? Warum wirft man Steine? Warum verhängt man Sendeverbote? Die Feigheit vor dem Feind ist ja schon so groß, dass man nicht einmal offen mit einem Jörg Haider im Fernsehen diskutiert, geschweige denn mit einem General Ole Wettler oder dem Friedensforscher Alfred Mechtersheimer, um nur zwei Persönlichkeiten zu nennen, die auf unserem diesjährigen Kongress das Wort ergriffen haben oder auch noch sprechen werden. Nein, meine Damen und Herren, Visa, die Freiheit nehme ich mir. Ja, Herrgott, wissen denn die Menschen eigentlich nicht, dass man sich Freiheit nicht nehmen kann? Gibt es etwas Dreisteres, als sich die Freiheit zu nehmen? Ich bin so frei und schon hat jemand impertinenterweise neben Ihnen Platz genommen, obwohl Sie gerade mitten im Gespräch waren. Ich bin so frei und schon klingelt das Medium der allgegenwärtigen Erreichbarkeit und Versklavung, das Handy. Ganz egal, wo Sie sind, es klingelt. Ganz egal, was Sie machen. Jeder hat immer den Anspruch, mit Ihnen sprechen zu können. Wer das Handy abschaltet, ist Spielverderber. Und das erinnert mich in unguter Weise an den Roman Utopia von Thomas Morus. In Utopia, so imaginierte der britische Aufklärer, könne man die Türe nicht verschließen, um eine wirklich gemeinschaftliche kommunistische Gesellschaft zu ermöglichen. Jeder nimmt sich die Freiheit und nimmt sie damit jemand anderen. Freiheit kann man sich nicht nehmen. Freiheit muss man sich erringen, die muss man sich erarbeiten, sehr hart erarbeiten. Freiheit ist eine Gnade. Mancher erreicht sie nie, viele nur ein bisschen. Freiheit heißt auch, freiheitlich und autonom selbst entscheiden zu können, selbst zu denken, selbst zu handeln. Nicht abhängig von Gurus, von Emotionen oder von Trieben. Wer kann das schon? Unsere Gesellschaft gleicht doch mehr einer Herde friedlich gasender Schafe als einer debattierenden athenischen Volksversammlung. Wir lassen in Talkshows das immer Gleiche von den immer Gleichen debattieren, aber wir debattieren nicht selbst. Freiheit erwirbt sich ein heranwachsender Mensch Zug um Zug, bis er reift. Vor lauter linksaufklärerischen Hurrasgeschreis kann man solche elementare Erkenntnisse längst vergessen. Man reift und gelegentlich legt man auch eine reife Prüfung ab. Kleine Kinder, Heranwachsende müssen mit einer Autorität leben, welch garstiges Wort, mit einer Autorität, die ihnen Reibungsfläche bietet, Verlässlichkeit, die ihnen Regeln gibt und mit viel Mühe auf die Einhaltung pocht. Heute pflegt man mit seinen Kindern alles auszudiskutieren. Sie sollen ja frei sein, aber das können sie eben nicht, weil sie erst einmal etwas lernen, weil sie Erfahrungen sammeln müssen. Bis dahin sind sie auf die Autorität eines Erwachsenen angewiesen. Langsam, ganz langsam kann sich der Mensch entwickeln, kann er zu Urteilen kommen. Langsam, manchmal auch nie. Ganz so wie es die Individuen geht mit der Entwicklung zur Freiheit, so ergeht es auch Völkern. Und bevor wir das historisch ein wenig erörtern, möchte ich noch ein paar Tropfen Wasser in den Wein der freiheitskritischen Empfindungen gießen. Die Rechte und die Freiheit. Meine Damen und Herren, das ist so ein Kapitel, an dem wir uns ganz im Stillen, wir sind ja weitgehend unter uns, schon einmal gehörig selbstkritisch an die eigene Nase fassen dürften und auch sollten. Es soll ja hier auch einmal unbequem zugehen, denn wir brauchen Veränderung und die fängt ja bei uns selbst an. Historisch und aktuell ist das Verhältnis mancher Rechter in ihrem Verhältnis zur Freiheit, Anwesende sind natürlich ausgenommen, nicht immer ganz einfach. Man fordert zwar die Pressefreiheit für die eigenen Organe, man fordert zwar das freie Wort für sich, möchte es aber anderen nicht einräumen. Man grämt sich zwar, dass ein braver Nationaler von seiner Arbeitsstelle entfernt wird, freut sich aber seinerzeit ganz mächtig über den radikalen Erlass Anfang der 70er Jahre, weil der ungeliebte Kommunisten aus Amt und Würden drängen sollte. Dann waren es freilich nicht die Linken, sondern die Rechten, denen der Stuhl vor die Türe gesetzt wurde. Man möchte ein offenes Wort sprechen. Gesellschaft für freie Publizistik, aber man drischt auf die Frankfurter Schule beispielsweise im Affekt nationaler Angegriffenheit ein. Lassen Sie mich dazu ein ganz persönliches Wort noch sagen. Ich stand 1968 auf der anderen Seite, nicht auf der der linken Studentenunruhen. Aber heute muss ich mich doch schon fragen, wie steht es denn mit den Kernforderungen dieser Leute? Freiheit des Diskurses, ja, das wünschte ich mir heute wirklich sehnlicher denn je. Der tausendjährige Muff unter den Talaren, ja, der ist doch heute nach 30 Jahren schon schlimmer als in dem Jahrtausend zuvor. Es ist doch zum Beispiel gar nicht notwendig, nicht wünschenswert, auf die 68er herumzuprügeln, weil sie mehr Demokratiewagen gefordert hat. Nein, wir müssen sie uns publizistisch vor uns hertreiben, weil sie dieses Wort nicht eingelöst haben. Die Enkel von Brandt oder seiner politischen Ziehkinder verbieten eben heute die Freiheit. Wie heißt es immer so schön auf der letzten Seite der Deutschen Stimme? Es lebe die Pressefreiheit, die Redakteure sind verhaftet. Wenn wir unter Freiheit nur verstehen, dass wir diejenigen sind, die in Zukunft bestimmen sollen, dann sind wir nicht nur nicht ehrlich, wir werden auch mit diesem Anliegen nicht weit kommen. Wenn bei einer nationalen Verantwortung dann linke Gegenpositionen nicht nur mit Argumenten bekämpft würden, dann ist mir das nur bedingt sympathischer. Die Nationalen müssen ihr Verhältnis zur Freiheit klären. Freiheitliches kann nicht entstehen, wenn man von mystifizierten Ideen träumt, wenn man Freiheit für sich fordert, aber eine Gesellschaft im Auge hat, die von irgendwelchen geschulten oder selbsternannten Eliten regiert werden soll, die in den geistigen Backstuben irgendwelcher pseudo-universitärer Einrichtungen mit geistiger Frischhefe versorgt werden sollen, um den, Zitat, doofen Volk, Zitat Ende, dann wieder zu sagen, wo es hingehen und wie es denn gehen soll. Machen wir es uns klar, meine Damen und Herren, es gibt keine linke und keine rechte Freiheit. Freiheit ist unteilbar. Es gibt entweder eine ganze oder gar keine Freiheit. Ich plädiere für die ganze Freiheit. Denn die Idee der Freiheit gehört zu den wenigen Emotionen, die das Feuer der Menschen entzünden und Leidenschaften der Völker entfachen können. Nein, meine Damen und Herren, die nationale Bewegung muss eine freiheitliche sein. Das Volk emanzipierte sich in den Jahrhunderten seiner langsamen Entwicklung. Es befreite sich von Autoritäten. Im 17. Jahrhundert war es richtig und adäquat, in Würde zu diesem und den Herrscher von Gottes Gnaden zu folgen. Heute ist es ahistorisch und töricht geradezu, als würde man einem 30-Jährigen empfehlen, er möge Vater oder Mutter fragen, was er denn als nächstes tun solle. Die Völker entwickeln sich zur Freiheit, wie sich die einzelnen Menschen zur Freiheit entwickeln. Wir haben 2003 das Herderjahr und sicher wird der Denker groß gefeiert werden. Aber wer nimmt ihn denn ernst? Ich zitiere. Der Mensch ist der Freigelassene der Schöpfung. Er steht aufrecht. Die Waage des Guten und Bösen hängt in ihm. Er kann forschen. Er soll wählen. So wie die Natur ihm zwei freie Hände zu Werkzeugen gab und ein überblickendes Auge seinen Gang zu leiten, so hat er nicht die Kraft und nicht nur die Gewichte zu stellen, sondern selbst Gewicht zu sein auf der Waage. Was für ein wunderbares Bild, verehrte Zuhörer. Zwei freie Hände und ein überblickendes Auge seinen Gang zu leiten. Wie beschämend, wenn man die Spezies Mensch als Sklave der Elektronik heute zusammengekauert vor den flimmernden Bildschirmen einer alles vernetzten Welt sieht. Aber auch für die Völker gilt das. Der gewiss unverdächtige Ortega y Gasset schreibt in seinem Aufstand der Massen bedeutsam, Zitat, dass es geboten ist von Vergangenheit, wenn auch keine positive Führung, so doch gewissen negative Ratschläge anzunehmen. Die Vergangenheit kann uns nicht raten, was wir tun, wohl aber, was wir lassen müssen. Zitat Ende. Danach müsste die historische Erfahrung für die politischen Entscheidungsträger genau das sein, was das berühmte Dämonion für den antiken Weisen Sokrates war. Eine warnende Instanz, die nicht zu einem Tun aufruft, sondern vielmehr dazu anhält, unverantwortbares Handeln zu unterlassen. Gehen wir auf diesem schmalen Pfad der Triebfedern der Geschichte ein paar Schritte weiter, dann werden wir begreifen, dass eine der entscheidenden Momente der Geschichte, der Antriebskräfte der Geschichte, die Sehnsucht der Völker nach Freiheit ist. Die Germanen haben sich einst von dem Druck römischer Legionärstiefel befreit, weil sie frei sein wollten. Die Hugenotten und die Salzburger Protestanten verließen ihre Heimat in Frankreich und im Reich, um in Preußen zu siedeln. Sie haben dem preußischen Staat nach der Katastrophe der Religionskriege einen so kräftigen Schub gegeben, dass des Reiches Streusandbüchse Weltgeschichte schreiben konnte. Der Fakt, dass die Friedensmacher von Versailles-Saint-Germain, Trianon und Sèvres nach dem Ersten Weltkrieg die erwachenden Völker Europas zwar von alten Fesseln befreiten, ihnen aber sogleich neue anlegten, zählt zu den unvergesslichen Ursachen der Tragödien des 20. Jahrhunderts. Souveränität und Selbstbestimmungsrecht der Völker und Volksgruppen müssen entscheidende Elemente einer nationalen Politik sein. Eine dauerhafte Friedensordnung kann es nur dann geben, wenn es eine Ordnung freier Völker ist. Solange Zwangsgrenzen an der Donau, an der Etsch, am Jordan, in den Weiten Afrikas, in den Schluchten des Kaukasus oder in den Dschungeln Südostasiens die Völker trennen, statt sie zusammenführen, solange, meine Damen und Herren, ist das dümmliche Wort von der Befreiung eines amerikanischen Präsidenten nur eitles Geschwätz. Aus den Irrungen und Wirrungen der Vergangenheit die notwendigen Erkenntnisse und Schlüsse zu ziehen, das unterscheidet den Staatsmann vom Scharlatan. Lassen Sie uns gemeinsam einen kleinen Streifzug durch unsere reichhaltige Geschichte machen. Suchen wir gemeinsam nach der Geburt der Freiheit unseres Volkes. Ereignisse gestalten, begleiten diesen Geburtsvorgang im Rahmen dieser Ausführung, können das nur Skizzen sein. Fangen wir mit einer Gestalt an. Nein, ausnahmsweise nicht mit Arminius, denn dann würde der heutige Abend bestimmt nicht ausreichen, der aus den Fernen unserer historischen Herkunft geheimnisvoll leuchtet. Fangen wir mit Thomas Müntzer an. Dieser frühe deutsche Schwärmer, dem man vielleicht nicht zu Unrecht das Etikett sozialistischer und nationaler Freiheitskämpfer umhängt. Er war ein großer Kopf. In Jüterbog hatte er seine erste Stelle und konnte hier noch ganz auf der Linie Luthers predigen. Seine kirchlich orientierten Reformvorschläge trafen ins Schwarze und deshalb auch trafen sie die Vertreter der römischen Kirche. Im Juli 1519 dann trafen sich Luther und Müntzer das erste Mal zusammen in der Disputation mit dem Ingolstädter Theologen Eck. Müntzer imponiert das Auftreten des Wittenbergers, der hier erstmals die Unfehlbarkeit der Päpste und Konzilien bestritt. Übrigens, das Gleiche hat auch Müntzer schon in Jüterbog gepredigt. Dann aber trennen sich die Wege. Die Bauern beriefen sich in einer Zeit, in der sich Bindungen und Herrschaftsverhältnisse so rasant veränderten wie kaum eine andere, auf die Bibel. Die Kenntnis der Heiligen Schrift muss damals beim gemeinen Mann außerordentlich hoch gewesen sein, höher jedenfalls als beim durchschnittlichen Prediger. Der Reformator im Gefolge Luthers Zwingli bemerkte einmal sehr sarkastisch, dass wohl jeder Bauernhirte mehr von der Bibel verstand als der Pfarrer. Die Fürsten erfanden immer neue Abgaben und Bestimmungen und die Bauern hielten sich jetzt an das Evangelium und verlangte, man möge ihnen zeigen, wo solche Lasten in der Heiligen Schrift festgelegt worden seien. Hier scheidet sich der Weg von Luther und Müntzer endgültig. Luther erweist sich als Realpolitiker und schlägt sich auf die Seite der Fürsten. Das behäbige Ruhe ist es, die erste Bürgerpflicht nimmt er in seinen Predigten und Schriften vorweg, während Müntzer sich auf die Seite der Schwachen, auf die Seite der Bauern schlägt. Es kommt zur Auseinandersetzung und schließlich kann Müntzer in seiner Schrift, die Fürstenpredigt, kann er Stellung beziehen. Er bittet da nicht um Verzeihung, sondern er fordert, treibt seine Feinde von den Auserwählten, denn ihr seid die Mittler dazu. Liebe, gebt uns keine schalen Fratzen vor, dass die Kraft Gottes es tun soll, ohne euer Zutun des Schwerts. Meine Damen und Herren, viele von Ihnen kennen Luther Müntzer die Problematik. Ich will das auch nicht allzu weit ausführen. Es würde unsere Zeit kosten. Bemerkenswert ist, Luther geht gegen Müntzer. Müntzer aber kämpft mit den Bauern und bei Frankenhausen unterliegen sie letztendlich. Müntzer wurde später gefangen genommen, gefoltert und zu Tode gemartert. Ein Luther, der das Tor zur Freiheit für die Deutschen aufstieß, war notwendig für unsere Geschichte, genügte jedoch leider nicht. Die durch dieses Tor gehenden Müntzers in der deutschen Geschichte hatten es immer schwer, bis heute, wo Untertanengeist und Biedermeierlichkeit ausgeprägter denn je verankert sind. Luther propagierte die wichtige innere Freiheit. Müntzer mahnte auch eine äußere an. Es ist eine Tragik der deutschen Geschichte, dass man nicht erkennen mochte, dass sich beide Positionen nicht ausschließen, ebenso wie sich Luther und Müntzer sich nicht hätten ausschließen müssen. Lassen Sie uns nun ein paar Jahrhunderte im Sturmschritt weitereilen und erneut verharren. Dabei müssen wir an andere Freiheitsimpulse an uns vorüberziehen lassen. Immanuel Kant etwa, der die Aufklärung als den Weg des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit definierte und damit das moderne Denken prägte. Leider nicht so nachhaltig, als dieser Satz in heutigen Tagen seine Realisierung gefunden hätte. Erinnern wir uns weiter an das Toleranzedikt des großen Kurfürsten und lassen wir uns an uns, den Philosophen von Sanssouci, Friedrich den Großen, vorbeireiten mit seinem »Jeder soll nach seiner Fassung selig werden«, mit der revolutionären Neuerung, dass ein Herrscher der erste Diener seines Volkes zu sein habe. Ein Gedanke, der sich zu heutigen Politikern noch immer nicht herumgesprochen hat. Oder sein geflügeltes Wort, Gazetten soll man niedriger hängen, mit dem er leidenschaftlich Pressfreiheit forderte. Als er allerdings seinen Offizieren geraten haben soll, mit dem Degen und nicht mit der Scheide zu kämpfen, mögen daraus zwar Adepten der Homosexualität eine Forderung zur Libertinage erkennen, ich halte dieses geflügelte Wort jedoch mehr für ein Bonmot als für einen überlieferten Beweis preußischer Toleranz. So gelangen wir denn schnell ins 19. Jahrhundert, in dem sich ein Diktator anschickt, Europa zu versklaven. Er marschiert bis Moskau, er verfolgt unschuldige Menschen, er setzt überall seine Vasallenherrscher ein. Er ist ein genialer Machtmensch und ein geschickter Militär. Nein, meine Damen und Herren, wir sind nicht im 20. Jahrhundert und wir sprechen auch nicht von dem Mann aus Braunau, dem sich auch nicht in dieser Weise die Ehre eines Fernsehmehrteilers zuteil geworden wäre. Dazu muss man schon mindestens in Frankreich geboren sein. Wir sprechen von Napoleon und dem, was sich in seinem Gefolge in Deutschland ereignet hat. Die tiefste Erniedrigung Deutschlands, nämlich die großen Niederlagen von Jena und Auerstedt, sind zugleich die Geburtswehen für eine einzigartige innere und äußere Selbstbefreiung. Es ist jetzt fast 200 Jahre her, da waren die Deutschen in einer ähnlichen Lage wie heute. Das Biedermeier, die politische Zurückgezogenheit der damaligen Tage, hatte allerdings gegen unsere Massenkultur geradezu noch etwas Kultiviertes. Die Deutschen zogen sich enttäuscht zurück, nachdem ihnen der Kampf für die Freiheit und gegen die Tyrannei Napoleons nichts, aber auch gar nichts eingebracht hatte. Man stritt für Nation und Freiheit an der Seite der Fürsten und siegte. Die Fürsten setzten dann weder Freiheit noch Nation durch. Nur Napoleon war da, wo er nach Ansicht der Deutschen hingehörte, auf St. Helena. Die Fürsten duldeten kein Jota Gedankenfreiheit. Den revolutionären Vordenkern der Befreiungskriege wurden reihenweise Maulkörbe umgehängt. Die Lage war für die Deutschen so ähnlich wie für uns heute. Die gleiche Langeweile, wenn man in die Zeitung schaut, sie ereilte auch Hoffmann von Fallers Leben. Ich zitiere aus einem damaligen Gedicht. Wie ist doch die Zeitung interessant für unser liebes Vaterland? Was haben wir heute nicht alles vernommen? Die Fürstin ist gestern niedergekommen und morgen wird der Herzog kommen. Hier ist der König heimgekommen, dort ist der Kaiser durchgekommen. Bald werden sie alle zusammenkommen. Wie interessant, wie interessant. Gott segne das liebe Vaterland. Wie ist doch die Zeitung interessant für unser liebes Vaterland? Was ist uns nicht alles berichtet worden? Ein Portepee-Fähnrich ist Leutnant geworden. Ein Oberhofprediger erhielt einen Orden. Die Lakaien erhielten silberne Borden. Die höchsten Herrschaften gehen nach Norden. Und zeitig ist es Frühling geworden. Wie interessant, wie interessant. Gott segne das liebe Vaterland. Meine Damen und Herren, wir sind heute freilich republikanisch geworden. Der bürgerliche Adel sitzt in den Parteien, Geburtsadel ist nur noch für das Gemüt da. Da konnten noch so viele Menschen ohne Arbeit sein, die Kriminalitätsrate konnte so brutal wie noch nie sein. Das ist doch alles nichts gegen den neuesten Skandal beim FC Bayern oder gegen die Liebesabenteuer von den Protagonisten des Deutschland sucht den Superstar. Die Not kann noch so groß sein, die Nebensächlichkeiten regieren und lenken von den wesentlichen Problemen ab. Die Sportberichterstattung in der Sonntagstagesschau muss mindestens so lang sein wie der Bericht zum Irakkrieg. Und der Mythos einer britischen Prinzessin, die Eskapaden eines hannoverschen Prinzen sind allemal noch prickelnder als die Eskapaden eines ehemaligen Verteidigungsministers oder die Frage, ob sich nun unsere Kanzler die Haare färbt oder nicht. Die Welt der Adligen bündelt noch heute Sehnsüchte und Hoffnungen. So ist das Volk, Fallersleben blieb das erspart. Erst vertrieben sie die Könige und Fürsten und heute werfen sie ihnen ihre Plastikrosen und wie der Popkönig Elton John, Lady Di, ihre popmusikalischen Konservienrequien nach. Die Freiheit wird damals wie heute durch die tagespolitischen Nichtigkeiten, durch Magenzwicken und Fußweh der politischen Niederungen bestritten. Vor lauter Nebensächlichkeiten ist man gar nicht imstande, wichtigere Dinge zu erkennen. Wie heute kontrollieren die Mächtigen der Restauration jeden Gedanken, sanktionierten jedes Buch. Professoren wie Arndt wurden von den großen und kleinen, übereifrigen und eilfertigen Metternichs in die geistige Verbannung geschickt. Einzelne Buchtitel wurden eingezogen, sie gefährdeten die Mächtigen. Wie mag man es im Einklang bringen mit Demokratie, also Volksherrschaft, wenn heute nicht gewählte Ministerialbürokraten wieder mehr denn je Bücher und Zeitschriften einziehen und verbieten? Es wird in diesem Lande heute Bücher verboten oder ihr Weg zum Leser wird dadurch behindert, dass man sie nicht bewerben darf, dass sie in den Geschäften nicht angeboten werden. Von dieser Einschränkung der Freiheit sprachen wir bereits. Wäre es nicht in einer solchen Zeit die Pflicht, gerade der Literaten gegen diesen Akt der geistigen Einengung aufzubegehren, so wie es die jungen Leute der 30er und 40er Jahre des 19. Jahrhunderts getan haben? Die Literaten schweigen heute oder sie stimmen mit ihnen in den Unisono-Chor ein. Es ist ja nicht ihre Freiheit, die bedroht ist. Was geht sie's an? Damals gingen die Philosophen ins Gefängnis für ihre Überzeugung. Es ist bezeichnend, dass man in der Bundesrepublik heute den Dichter Heinrich Heine groß herausstellt, während man von anderen Dichtern nationaldemokratischer Herkunft kaum oder gar nichts hört. Was Heine für die heutigen Herrschaftselite auszeichnet, das ist sein antinationaler Impetus, sein Schimpfen über die blödsinnigen Nationalen. Die Bundesrepublik feiert einen Dichter, der die Freiheitskämpfer gegen Napoleon als Narren bezeichnete. Demgegenüber sollte man heute wachen Auges einmal jene Zeugnisse deutschen Freiheitswillens betrachten, von denen mancher nichts mehr wissen will. Verständlich, denn sie würden auch zu arg an die heutigen Verhältnisse erinnern. Hören wir einmal Georg Büchner zu, wie er eine Situation charakterisiert, in der Menschen nur noch ihre vom Staat erpressten Abgaben zahlen. Heute ist man ja bekanntlich so weit, dass der mittelalterliche Zehnte noch paradiesisch erscheint. Heute gibt man für die Pleitepolitik der Mächtigen die Hälfte seines Erwirtschafteten ab. Aber hören wir Büchner, ich zitiere: Weil wir im Kerker geboren und großgezogen sind, merken wir nicht mehr, dass wir im Loch stecken, mit angeschmiedeten Händen und Füßen und einem Knebel im Munde. Was nennt ihr einen gesetzlichen Zustand? Ein Gesetz, das die große Masse der Staatsbürger zum lohnenden Vieh macht, um die unnatürlichen Bedürfnisse einer unbedeutenden und verdorbenen Minderzahl zu befriedigen. Und wer sich einmal in einer beliebigen Stadt vor Asylheimen, in Sozialämtern umschaut, in denen unser sauer verdientes Geld verteilt wird, der muss sich bei der Analyse des hessischen Landboten von 1834 angesprochen fühlen. Ich zitiere: Das Leben des Bauern ist ein langer Werktag. Fremde verzehren seine Äcker vor seinen Augen. Sein Leib ist eine Schwiele. Sein Schweiß ist das Salz auf dem Tische des Vornehmen. Abgesehen davon, dass Bauern heute nach EU-Norm langsam wegrationalisiert werden, steckt doch noch viel Aktualität in dem, was Büchner notierte. Aber natürlich besteht für die Politik kein Zusammenhang zwischen der großzügigen Geldverteilung und den leeren Staatskassen, die dafür sorgen, dass arme Menschen in Zukunft als Zeichen ihrer Armut wieder zahnlos durch die Welt laufen müssen. Ein Staat wie der unsere kann sich zwar monatlich eine Kleinstadt Asylsuchender leisten, aber keinen Zahnersatz für diejenigen, die ihn durch Steuerzahlungen am Leben erhalten. Es gab, meine Damen und Herren, niemals so viel Steuern wie heute. So erfinderisch wie die bundesdeutschen Finanzministerien kann man gar nicht sein. Die Schuldenneuaufnahmen werden immer höher und damit auch die Zinstilgung. Der Staat benötigt immer mehr Geld und woher nehmen, fragte schon vor 160 Jahren der Landbote Georg Büchners. Im Namen des Staates wird es erpresst, die Presse berufen sich auf die Regierung und die Regierung sagt, das sei nötig, die Ordnung im Staat zu erhalten. Meine Damen und Herren, auch dieses ist ein Stück Freiheit, das wir uns zurückholen müssen, damit unser Geld für unsere Zwecke ausgegeben wird. Die Menschen sind es leid, über die Hälfte des Jahres für den Staat zu arbeiten, der dann die Steuermittel als EU-Nettozahler verschleudert oder sich von ethnischen Minderheiten schamlos erpressen lässt. Da hat der FDP-Fraktionsvorsitzende Gerhard so Unrecht nicht, wenn er das Mittel des Steuerstreiks in die Debatte geworfen hat. Aber es wird nichts draus, nur leere Worthülsen, keine Zivilcourage. Den Enteigneten aus der ehemaligen SPZ wird die kalte Schulter gezeigt, angeblich sonst so verurteiltes Unrecht der Kommunisten wird billigend in Kauf genommen, wenn es nur dem Staate nutzt. Wenn man Glück hat, darf man darüber noch wütende Leserbriefe schreiben. Was macht ein Verleger, der durch Bucheinziehung in den Ruin getrieben wird, dem man die Entziehung des Gewerberechts androht? Es ist wie damals, als der hessische Landbote die Lage so kommentierte. Ihr dürft euren Nachbarn verklagen, der euch eine Kartoffel stiehlt, aber klagt einmal über den Diebstahl, der von Staats wegen unter dem Namen von Abgaben und Steuern jeden Tag an eurem Eigentum begangen wird, damit eine Legion unnützer Beamter sich von eurem Schweiß mästen kann. Klagt einmal, dass ihr der Willkür einiger Fettwänste überlassen seid und dass diese Willkür Gesetz heißt. Klagt, dass ihr die Ackergäule des Staates seid. Klagt über eure verlorenen Menschenrechte. Wo sind die Gerichtshöfe, die eure Klagen annehmen? Wo die Richter, die Recht sprechen? Deutschlands Denker schweigen. Die deutschen Feuilletons schweigen. Die deutschen Professoren schweigen sowieso. Wo bleibt der Aufruf für die Wiedererringung der Freiheit? Schon damals, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, schwiegen viele der namhaften Dichter. Ludwig Börne notierte in seinem Tagebuch 1828-29, Goethe hätte ein Herkules sein können, sein Vaterland vom großen Unrat zu befreien, aber er holte sich bloß die goldenen Äpfel der Hesperiden, die er für sich behielt. Dann setzte er sich zu den Füßen der Umfahlen und blieb da sitzen. Nun, heute kommen die Literaten längst nicht einmal mehr bis zu den Grenzen des Gartens, wo Gea jenen Apfelbaum gepflanzt hat, dessen Früchte höchste Weisheit spenden. Aber es gibt doch auch hier nicht wenige Schriftsteller, die bemerkt haben, dass etwas faul ist im Staate Deutschland. Sie schweigen, wenn ihnen ihre Buchverträge lieb sind, wenn sie auch weiterhin in Zeitungen besprochen werden wollen. Eitelkeit allenthalben, Selbstsucht und Gewinndenken, selbst bei denen, die längst nichts mehr zu verlieren haben. Und der politische Luftikus Jürgen W. Möllemann publiziert natürlich bei Bertelsmann, denn es kommt ihm auf die Auflage und nicht auf die politische Botschaft an. Es wäre ein Mutsignal, ein Schuss Freiheit gewesen, hätte er bei einem notkonformen Verlag publiziert. Wo wird in Deutschland wieder den Stachel gelöckt? Wo werden neue Ideen ausgebrütet? Wo richtet man sich nicht nach dem Satz am bekannten Status quo denken? An den Universitäten etwa? Ludwig Wienberg stellte 1834 illusionslos fest, zur Zeit der Reformation waren die Universitäten Stützpunkte für den Hebel des neuen Umschwungs. Gegenwärtig bewegen sie nichts, ja, sie sind Widerstände der Bewegung und müssen als solche aus dem Weg geräumt werden. Der heutige Staat hat sich auch auf diesem Feld seine Bürger konditioniert. Das Studienwesen ist zur Qualifizierungsmaschine verkommen, in denen keine Bildung mehr stattfindet. Wirtschaftliches Denken hat auch hier alle Freiheit erstickt. Nicht der freie Geist wird an den Schulen und Universitäten erzogen, kein schöpferischer Impuls, sondern stromlinienförmige Kostgänger und Rädchen im liberalistischen System werden normiert. Noch sind die Zeiten fern, die Erich Kästner einmal glossierte, in denen das gebärfaule Ehepaar sich gleich wie bei Goethe der Homunculus seinen akademisch betitelten Nachwuchs bestellen kann. Noch klont man nur Schafe. Wann wird man alle der Wirtschaft lästigen menschlichen Eigenschaften durch Genmanipulation beseitigen können? Das 19. Jahrhundert hat uns eine fundamentale Erkenntnis vermittelt. Aus den Klauen der Monarchie, aus den Klauen Metternichs hat sich das Volk befreien können. Die Idee der Volkssouveränität ist kein Kind der Französischen Revolution. Die Idee der selbstbestimmten Völker hat erst Napoleon vor sich hergetrieben, bei der Völkerschlacht zu Leipzig besiegt. Und die Idee der Freiheit der Völker hat die Menschen 1848 auf die Barrikaden getrieben. Nationalismus ist eine freiheitliche Idee. Nationalismus, meine Damen und Herren, muss demokratisch sein. Nationalismus ist die Zukunft. Nicht anders war dies übrigens auch im letzten Jahrhundert. Von den vielen Freiheitskämpfen dieses Volkes sei nur noch kurz an den Arbeiter- und Bauernaufstand vor 50 Jahren erinnert. Innerhalb von Stunden wurde aus einer kleinen Arbeiterkolonne der unerhörte Massenprotest eines Volkes, das Selbstbestimmung, Freiheit und Einheit einforderte. Als die Demonstranten die roten Fetzen vom Brandenburger Tor herunterrissen und das schwarz-rot-goldene Banner entrollten, da war das ein symbolischer Akt der nationalen Selbstbefreiung. Und 1989 hieß es auch, meine verehrten Damen und Herren, wir sind das Volk, wir sind ein Volk. Nationalismus war und ist Freiheitsgedanke. Die Selbstbestimmung der Völker ist der einzige Weg, um eine gerechtere, freiere Weltordnung zu ermöglichen. In der Vergangenheit wurden Herrschaften, die sich auf Bajonetten oder Panzerketten gründeten, über kurz oder lang überwunden. Die Herrschaftsmittel der modernen Imperialisten sind Hightech, Börsenkurse, Aktienpakete oder der Mausklick. Ich bin sicher, wir werden in absehbarer Zeit erleben, wie auch solche Fremdbestimmung von Völkern, die ihre Freiheit suchen, beiseite geräumt werden. Aber was lehren uns die historischen Aufstände, die in der DDR stattgefunden haben? Zweimal in einem Jahrhundert ging vom Territorium der ehemaligen DDR Freiheitsbewegungen aus. In der Bundesrepublik ist nichts dergleichen zu erleben. Noch nicht einmal eine echte Oppositionspartei haben die Westdeutschen in die Parlamente gehievt, wenn wir einmal von jenen Grünen absehen, die heute in der Bundesrepublik angekommen sind. Sie sind angepasst, sie fügen sich ein. Nichts ist in unseren Tagen offenbar schlimmer, als eine fundamentale Opposition zu fahren. Angebot belebt das Geschäft, offenbar nicht in geistiger Hinsicht. Man stößt allenthalben auf die gleichen These. Eine ungewöhnliche Partei mit ausgefallenem Profil landet hierzulande unter der Rubrik Sonstige und wird nicht weiter erwähnt. Opposition ist überall anders möglich in Europa, nur nicht in Deutschland. Ganz zu schweigen von den revolutionären Bewegungen, wie wir sie zum Beispiel beim Arbeiteraufstand oder bei der Wende von 1989 erlebt haben. Unser bundesdeutsches System oppositionsresistent. Eine Antwort liegt gleichermaßen im Rahmen unserer Überlegungen geradezu auf der Hand. Schauen wir uns doch einmal an, wie das historische Bewusstsein in der DDR ausgeprägt war. Während die Etablierten der Bundesrepublik auf alles gespuckt haben, was als Glanzlicht der deutschen Vergangenheit bis in die Gegenwart und Zukunft strahlte, hat man in Mitteldeutschland historische Traditionen gehegt und gepflegt. Friedrich der Große wurde hier zum Despoten hochgeschaukelt, dort zu dem, was er wirklich war. Ein aufgeklärter Herrscher in einer dunklen europäischen Zeit. Preußens Glanz und Sachsens Gloria, ein exzellenter Geschichtsfilm, er wurde in der DDR gedreht. Im Westen wäre derlei sogleich unter Faschismusverdacht gestellt worden. Ich erinnere mich zudem an einen glänzenden DDR-Streifen, der die Freiheitskriege thematisierte. Bei uns ist der Film Kohlberg noch immer unter Verschluss. In der DDR wurden gewisse historische Traditionen gepflegt. Die Vergangenheit wurde nicht, wie hier grundsätzlich und immer, negativ definiert aus Schuld und Sühne. Die Menschen der DDR waren noch fähig, in den Spiegel zu schauen. Sie fühlten sich als Teil eines Volkes, das Großes in der Vergangenheit erreicht hat, das sich geistig und politisch befreit hat, in dem Innovation und Wertebewusstsein herrschte. Das alles vermittelte ein ungestörter, identitätsstiftender Umgang mit der Geschichte. Daraus ergibt sich die zwingende Logik. Nur mit einem solchen wachen Bewusstsein können Menschen die Fesseln einer fremdbestimmten Herrschaft in dem Augenblick der Gunst der Stunde abschütteln und sich zur Selbstbefreiung erheben. Hier hingegen hat man uns die Geschichte und Geschichtsbewusstsein ausgetrieben, wohlwissend, dass sonst auch bei uns plötzlich der Sturm der deutschen Selbstbefreiung über dieses Land fegen würde und alles hinwegreißen würde, was an geistigem Schutt, an politischem Unverstand und an moralischer Verkommenheit sich seit einem halben Jahrhundert angesammelt hat. Was hilft es, wenn etwa Dichter heute wieder das Lied der Freiheit singen würden, wenn auf deutschen Bühnen statt Unrat und Perversion die verlorene Sittlichkeit eingeklagt würden? Was würde es helfen, wenn Romane geschrieben würden, in denen es etwa um Selbstbefreiung, gar um Nationale gehen würde? Wo ist der Roman zur deutschen Einheit? Welcher Schriftsteller hat die Dramatik der Montagsdemonstrationen von Leipzig zum Anlass genommen, sie zu verdichten? Und wenn es so wäre, was würde es bringen? Auch hier kann man nur raten, schaut in das 19. Jahrhundert. Schaut euch an, wie die Wirkung eines Fichte war, der seine Reden an die deutsche Nation hielt, als draußen französische Häscher unterwegs waren. Ernst bewegte die Deutschen zur Tat. Man sprach über die Nöte und Hoffnungen eines gebeutelten Volkes und stiftete es so zur Freiheitstat an. Die Dichter der damaligen Zeit droschen aber nicht nur hohle Phrasen, sie gingen selbst mit auf die Barrikaden. Ihr Ziel war ein freier Geist. Vielleicht gibt es bald auch in unserer Zeit zornige junge Männer, die nichts mehr zu verlieren haben, unverbrauchte Geister, die sich mit der Unterstützung ihrer Großväter, die 68er Väter werden ihnen nämlich kaum helfen, die sich dann zu neuen Ufern aufmachen. Jenen, die meinen, dies sei alles gar nicht so schlimm und für einen kritischen Leserbrief hier oder da würde es noch reichen. Denjenigen, die meinen, allein die Existenz eines nationalen Verlages oder einer nationalen Partei ist Grund genug, bequem zu schweigen, die mögen bitte nicht vergessen, dass das Stutzen, dass das Beschneiden von Idealen der erste Schritt auf dem Wege zur totalen Unfreiheit ist. Freiheit zu verlieren ist leicht und erfordert höchstens die Feigheit vor dem Freund. Sie zu erringen, dazu bedarf es der Tapferen und Standhaften in diesem Lande. Meine Damen und Herren, man darf über alles, nur nicht über 60 Minuten sprechen. Lassen Sie mich daher zum Schluss kommen. Man wird ja heute bescheiden. Von einem revolutionären Aufbruch zu träumen, wer tut das schon? Dass nationale Positionen einmal die Politik bestimmen könnten, dass nationale Interessen deutsche Außenpolitik leiten könnten, ein Hirngespinst, so scheint es. Dass, um das geflügelte Wort zu benutzen, Deutschland den Deutschen gehören sollte, ein unerreichbares, fernes Ziel. Selbst wenn alle die Flüchtlinge, die unser Land in der Hoffnung auf ein besseres Leben kommen, selbst wenn diese alle wieder nach Hause gingen, selbst wenn in einer Frankfurter Grundschulklasse auch wieder Deutsch gesprochen würde, wenn man sich in manchen Arbeitervierteln großer deutscher Städte nicht mehr wie ein Fremder im eigenen Land fühlen würde, selbst dann würde es noch nichts mit der Forderung Deutschland den Deutschen. Uns gehört das Land nicht mehr, weil wir es geistig nicht mehr besitzen. Uns gehört das Land nicht mehr, weil wir es aufgegeben haben. Viel zu viele haben ihre historischen Wurzeln abgeschnitten. Der Phantomschmerz wird mit Medien bekämpft, den modernen Drogen unserer säkularisierten Welt. Wir sind viel genügsamer geworden in den letzten Jahrzehnten. Wenn man heute einen Traum hat, dann ist dieser Traum höchst bescheiden geworden. Ich habe einen Traum, dass die Graber-Bücher, die Bücher des Kollegen Arndt und vielleicht unsere Novitäten, neben denen eines Guido Knops bei Hugendubel liegen könnten. Friedlich nebeneinander. Der Bürger, der Leser könnte einfach entscheiden. Nur der Bürger, keine Bundesprüfstelle, keine politische Partei, kein Verfassungsschutzamt und kein Richter. Ein bisschen Freiheit. Ich habe einen Traum, dass bei Sabine Christiansen plötzlich ein Peter D. Hust oder ein Volker Bieg sitzen könnten. Die Gesichter der Disputanten, man kann sich allein bei dem Gedanken daran ergötzen. Die immer gleichen Fragen, die immer gleichen Antworten und plötzlich Widerspruch. Und der Bürger könnte entscheiden, nicht eine freiwillige Selbstzensur, die uns tagtäglich abnimmt, was wir zu denken haben, nicht irgendeine Partei, kein Verfassungsschutz, der den Damen und Herren der Intendanz sagt, mit dem darf man diskutieren und mit dem nicht. Nur der Bürger, der mündige Bürger, könnte entscheiden. Ich habe einen Traum, dass ein Frank Rennecke auftreten kann neben all den anderen, sagen wir auf einer Antikriegsdemo. Und der Bürger könnte entscheiden, ob man als angeblicher Rassist gegen den Krieg sein darf. Ich habe den Traum, dass wir unsere Argumente in die Waagschale werfen können, dass wir gefordert sind, dass etwas von dem Geist der Freiheit und der Demokratie in diese Gesellschaft Einzug hält, wovon das Grundgesetz so romantisch schwärmt. Ich habe den Traum, dass die Ängstlichen sich daran erinnern, dass sie einmal mehr Demokratie wagen wollten. Ich habe auch den Traum, dass ein unverstellbarer, verstellter Blick in die Geschichte die Verzagten unserer Zeit aufrichtet und ihnen Mut und Kraft gibt, die Fesseln der Umerziehung abzuschütteln und die Ketten geistiger Bevormundung zu sprengen. Ich habe den Traum, dass diejenigen, die im Feld für dieses Land geblutet und ihre Knochen hingehalten haben, die im Sperrfeuer der Roten Armee aushielten, damit Nestbeschmutzer wie Philipp Remzmer oder Dieter Hildebrand leben konnten. Ich habe den Traum, dass diese Soldaten ins Gespräch kommen, dass man frei über sie und mit ihnen reden darf. Eines, verehrte Anwesende, ist sicher. Wenn wir frei reden, schreiben und verbreiten könnten über die Leistung, über Not und Opfer, dann wird unseren Soldaten die Sympathie aller Aufrechten gewiss sein. Ich habe den Traum, dass wir frei über Vergangenheit und Zukunft dieses Landes und seines Volkes reden können. Dann wird nämlich die Liebe zu diesem Land und der Stolz auf dieses Land gewiss sein. Deshalb haben die Totschweiger und Unterdrücker ja diese entsetzliche Angst, mit uns zu reden. Friedrich Karl Freiherr von Moser hat 1796 in seinen politischen Wahrheiten einer Hoffnung Ausdruck gegeben. Das ist nun über 200 Jahre her. Da wird es Zeit, dass sich diese Hoffnung endlich erfüllt. Ich zitiere: Man kann unstreitig zu unseren Tagen vieles sagen, was man noch zu den Zeiten unserer Väter kaum leise denken durfte. Vielleicht kommt noch in den folgenden Jahrhundert die Zeit, wo man alles, was man denkt und glaubt, laut sagen darf. Und wenn man erst einmal alles wieder laut sagen darf, dann werden den klugen Worten auch tapfere Taten folgen. Dann wird endlich die Stunde einer neuen Freiheit schlagen. Dessen bin ich mir sicher. Danke.